Erster, das sind die Regeln, die du den Leuten geben sollst. Zweiter, kaufst du einen hebräischen Sklaven? Er soll 6 Jahre arbeiten. Im 7. Jahr wird er frei. Er muss nichts bezahlen. Dritter, kam der Sklave allein? Dann geht er auch allein frei. Hatte er eine Frau? Dann geht seine Frau mit ihm frei. Vierter, der Herr gab ihm eine Frau. Sie bekam Kinder. Die Frau und die Kinder bleiben beim Herrn. Der Sklave geht allein frei. Fünfter, der Sklave sagt, ich mag meinen Herrn. Ich mag meine Frau und meine Kinder. Ich will nicht frei sein. Sechstes, sein Herr bringt ihn vor Gott. Er stellt ihn an die Tür. Der Herr sticht ihm das Ohr durch. Dann bleibt er immer sein Sklave. Siebter, jemand verkauft seine Tochter als Sklavin. Sie wird nicht frei wie andere Sklaven. Achter, sie gefällt ihrem Herrn nicht. Er soll sie freikaufen. Er darf sie nicht an Fremde verkaufen. Er muss sein Versprechen halten. Neunter, gibt er sie seinem Sohn? Dann soll er sie wie seine Tochter behandeln. Zehnter, nimmt er eine andere Frau? Er darf ihr nichts wegnehmen. Er muss ihr Essen, Kleidung und Ehepflichten geben. Elfter, gibt er ihr diese 3 Dinge nicht? Dann wird sie kostenlos frei. Zwölfter, schlägt jemand einen anderen? Stirbt der andere? Dann muss der Schläger sterben. Dreizehnter, er hat es nicht absichtlich getan. Gott wollte es so. Ich zeige dir einen Ort. Dorthin kann er fliehen. 14. Jemand tötet einen anderen heimlich. Er tut eine böse Tat. Du sollst ihn vom Altar wegnehmen. Er muss sterben. 15. Wer Vater oder Mutter schlägt, muss sterben. 16. Wer einen Israeliten entführt, muss sterben. Egal, ob er ihn verkauft oder noch bei sich hat. 17. Wer Vater oder Mutter verflucht, muss sterben. 18. Zwei Männer streiten sich. Einer schlägt den anderen mit einem Stein oder einer Hacke. Der Geschlagene stirbt nicht. Aber er muss im Bett bleiben. 19. Der Geschlagene steht wieder auf. Er kann mit einem Stock gehen. Der Schläger ist dann frei. Er muss aber für die verlorene Arbeitszeit zahlen. Er muss auch für die Heilung zahlen. 20. Jemand schlägt seinen Sklaven oder seine Sklavin. Der Sklave stirbt sofort. Der Schläger muss bestraft werden. 21. Lebt der Sklave noch 1-2 Tage? Dann wird der Schläger nicht bestraft. Der Sklave ist sein Eigentum. Er hat dafür bezahlt. 22. Männer streiten sich. Sie stoßen eine schwangere Frau. Sie verliert ihr Kind. Aber es gibt keinen weiteren Schaden. Der Mann der Frau fordert Geld. Der Schläger muss zahlen. Richter bestimmen die Höhe. 23. Gibt es aber mehr Schaden? Dann muss er Leben für Leben geben. 24. Auge für Auge, Zahn für Zahn. Hand für Hand, Fuß für Fuß. 25. Brandwunde für Brandwunde. Stichwunde für Stichwunde. Hiebwunde für Hiebwunde. 26. Jemand schlägt Sklaven oder Sklavin ins Auge. Das Auge wird blind. Er muss den Sklaven freilassen. Das ist der Ausgleich für das Auge. 27. Schlägt er Sklaven oder Sklavin einen Zahn aus. Er muss den Sklaven freilassen. Das ist der Ausgleich für den Zahn. 28. Ein Rind tötet einen Mann oder eine Frau. Das Rind muss mit Steinen getötet werden. Man darf sein Fleisch nicht essen. Der Besitzer des Rindes wird nicht bestraft. 29. Das Rind hat schon oft gestoßen. Man hat es dem Besitzer gesagt. Er hat nicht gut aufgepasst. Das Rind tötet einen Mann oder eine Frau. Das Rind muss mit Steinen getötet werden. Der Besitzer muss auch sterben. 30. Muss er Geld zahlen, um frei zu sein? Dann muss er so viel zahlen, wie man ihm sagt. 31. Ein Junge oder ein Mädchen wird gestoßen. Dann gilt die gleiche Regel. 32. Das Rind stößt einen Sklaven oder eine Sklavin. Der Besitzer bekommt 30 Silberstücke. Das Rind muss mit Steinen getötet werden. 33. Jemand lässt einen Brunnen offen. Oder er gräbt einen Brunnen und deckt ihn nicht zu. Ein Rind oder ein Esel fällt hinein. 34. Der Brunnenbesitzer muss den Tierbesitzer bezahlen. Das tote Tier gehört dem Brunnenbesitzer. 35. Ein Rind tötet das Rind eines anderen. Sie sollen das lebende Rind verkaufen. Das Geld teilen sie sich. Das tote Rind teilen sie sich auch. 36. Mann wusste, das Rind hat oft gestoßen. Der Besitzer hat nicht gut aufgepasst. Er muss ein Rind als Ersatz geben. Das tote Rind gehört ihm. 37. Jemand stiehlt ein Rind oder ein Schaf. Er schlachtet oder verkauft es. Er muss 5 Rinder für ein Rind zahlen. Er muss 4 Schafe für ein Schaf zahlen.